الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit, sei unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Meine lieben Geschwister, in der letzten Predigt haben wir über die Gefahr gesprochen, den eigenen Verstand als Maßstab dafür zu verwenden, was bei Allah tabaraka ta'ala richtig und falsch ist. Heute möchten wir uns ein paar Beispiele von Leuten anschauen, anhand derer diese Thematik veranschaulicht wird. Meine lieben Geschwister, unser Verstand ist begrenzt und kann das Verborgene al-Ghaib nicht erfassen. Man kann die Mauern zur unsichtbaren Welt nicht durchdringen. Deshalb ist es unsere Aufgabe, uns Allah vollkommen zu unterwerfen und mit dem Verstand zu verstehen, was er von uns auf welche Weise will. Das bedeutet natürlich nicht, dass man einfach blind und ohne Verstand und ohne zu verstehen folgt. Nein, du sollst die koranischen Verse und die prophetischen Hadithe im Lichte des Verständnisses der rechtschaffenden Ersten verstehen. Der Sahaba, der Tabi'in, der Nachfolger der sogenannten Atba' al-Tabi'in, im Lichte der Großen, im Lichte des Verständnisses der großen Gelehrten und Imame. Schauen wir uns beispielsweise eine Geschichte an, die wir freitags in Surat al-Kahf regelmäßig lesen. Was würde unser Verstand dazu sagen? Eine Gruppe von Männern erwies Musa und Al-Khadr alaihimassalam eine Wohltat, indem sie beide auf ihr Schiff nahmen, ohne dafür Gebühren zu nehmen. Und dann, als sie inmitten des Meeres waren, schlägt Al-Khadr alaihissalam mit seinem Hammer ein Loch durch die Holzplatten des Schiffes im unteren Abteil. Moses alaihissalam fragt verwundert: Hast du etwa ein Loch hineingeschlagen, damit die Leute, die sich darin befinden, ertrinken? Fürwahr, du hast etwas Furchtbares getan. Al-Khadr antwortet nicht. Er sagt zu ihm: Ich habe dir doch gesagt, du sollst warten, bis ich dir diesen Sachverhalt erkläre. Musa entschuldigt sich. Unterwegs treffen sie beide auf einen kleinen, niedlichen Jungen, der mit anderen Kindern spielt. Al-Khadr nimmt einen Stein, schlägt den Jungen damit auf den Kopf, schlachtet den Jungen, reißt ihm den Kopf ab. Ist das kein Verbrechen? Musa sagt: Fürwahr, du hast da etwas Schreckliches getan. Sie kommen an einer Stadt vorbei, deren Bewohner sie nicht als Gäste aufnehmen wollen. Als Al-Khadr alaihissalam eine Mauer sah, die einzustürzen drohte, richtete er sie wieder auf. Doch er war richtigerweise ein Prophet. Er sagte: Ich habe es nicht aus eigenem Ermessen getan. Das heißt, Al-Khadr hat die Anordnung Allahs nur ausgeführt. Und das sollte Musa in der ganzen Geschichte lernen. Er sollte lernen, diese Sachen kommen von Allah. Und wenn ich dir sage, frag nicht, bis ich dir erkläre, dann frag auch nicht, bis ich dir erklärt habe. Und vertrau mir, denn diese Sache beruht auf der Offenbarung Allahs. Selbst wenn die Anordnungen noch so unlogisch erscheinen mögen, die Auflösung davon gibt es, aber erst im Nachhinein. Und so wird es mit vielen Dingen, liebe Geschwister, sein in dieser Welt. So wird es mit vielen Dingen sein aus dem Gesetze Allahs, die dir heute nicht klar sind. Aber es gibt dafür eine Antwort und eine Weisheit. Aber bis Allah sie dir enthüllt, musst du einfach das hinnehmen und dich der Sache unterwerfen. Das Schiff hätte man den Eigentümern, wenn es unversehrt gewesen oder geblieben wäre, einfach zu Unrecht weggenommen. Und der Junge hätte seinen Eltern durch seine Tyrannei und seinen Unglauben geschadet. Und unter der Mauer befand sich ein Schatz, der für zwei Waisenkindern geschützt werden sollte, bis sie im Reifealter diesen Schatz entdecken und ausgraben. Und die weisen Kinder können nichts dafür, dass ihre Dorfbewohner die beiden Propheten nicht bewirtet haben. Was sollen wir darunter verstehen? Nämlich, dass Allah alles weiß und dass er den Verlauf der Dinge kennt. Er hat alles im Voraus geplant. Verlasse dich voll und ganz auf ihn und überlass ihm den Ausgang aller Dinge. Als der Prophet a.s. mit den Quraysh in Hudaybiyah, einem Vorort von Mekka, einen Friedensvertrag beschloss, obwohl die Sahaba damit gar nicht einverstanden waren. Die waren bereit, die wollten die Umrah machen und sie wurden vom Hause Allahs abgehalten und sie waren bereit, in den Krieg mit dem Propheten zu ziehen, koste es, was es wolle. Sie wollten diese Erniedrigung nicht. Der Prophet a.s. sah die Sache anders. Er wollte einen Friedensvertrag schließen und die Mekkaner verlangten als Teil dieses Vertrages, dass die Muslime jeden, der seinen Glauben verlässt und nach Mekka reisen möchte, dass sie ihn losziehen lassen müssen. Und umgekehrt, jeder von den Quraysh, von den Mekkanern, der nach Medina auszieht und als Muslim auswandern will, den müssen sie wieder zurückschicken. Dann diktierte ihnen der Gesandte sallallahu alaihi wasallam: Schreib mit dem Namen Allahs, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Da antworteten die Ungläubigen: Ar-Rahman kennen wir nicht. Wir schreiben nur im Namen Allahs. Und das Blut kochte in den Adern der gläubigen Menschen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte nur: Dann schreib eben im Namen Allahs. Dann diktierte er weiter: Schreib, folgende Vereinbarung ist Muhammad, der Gesandte Allahs, eingegangen. Da sagten sie zu ihm: Wenn wir wüssten, dass du der Gesandte Allahs bist, würden wir dich dann bekämpfen? Mach das weg. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam antwortete und sagte: Ich bin der Gesandte Allahs, auch wenn ihr mich leugnet, auch wenn ihr mir vorwerft zu lügen. Schreib Muhammad, der Sohn von Abdullah. Während sie noch dabei sind, diesen Vertrag aufzuschreiben, kam ein Sahabi namens Abu Jandal. Und sein Vater war derjenige, der den Vertrag mit dem Propheten unterzeichnete. Abu Jandal kam aus Mekka in Ketten geflohen. Sein Vater, Suhail, der wie gesagt den Vertrag am Schreiben aufsetzen war, sagte: Dieser ist nun der Erste, auf den wir den Vertrag anwenden. Der Prophet sagte: Wir haben den Vertrag doch noch gar nicht zu Ende geschrieben. Da sagte der Mann: Wenn es so ist, dann werden wir niemals mit dir einen Friedensvertrag eingehen. Dann stimmte der Prophet zu, weil es geht um Vor- und Nachteile, Abwägung von Vor- und Nachteilen. Es geht um einen Menschen, die Anordnung Allahs, also ist wichtiger als das Ergebnis eines Einzelnen oder das Schicksal als eines Einzelnen. Und er schickte ihn zurück. Er sagte: Ihr könnt ihn wieder zurücknehmen. Da sagt Abu Jandal, der in Ketten vor ihnen steht, vor den gläubigen Menschen steht, was für eine Prüfung er unterzogen gewesen war in dieser Situation. Er sagte: Ich soll zu den Götzendienern zurückgebracht werden und dann werden sie mich zum Unglauben verleiten? Ich bin als Muslim zu euch gekommen. Seht ihr denn nicht, was ich durchgemacht habe? Umar radiallahu anhu war das alles zu viel. Und er ging zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte zu ihm: O Gesandter Allahs, bist du nicht der Prophet Allahs? Er sagte: Doch, ich bin der Prophet Allahs. Sagte: Sind wir nicht auf der Wahrheit und sie befinden sich im Irrtum? Er sagte: Selbstverständlich. Er sagte: Sind unsere Gefallenen nicht im Paradies geraten und ihre Gefallenen sind im Höllenfeuer? Er sagte: Ja. Dann sagte er: Warum sollen wir uns dann so erniedrigen lassen? Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das ist der entscheidende Satz, er sagt: Ich bin der Gesandte Allahs. Ich werde mich Allah nicht widersetzen. Er wird mich unterstützen, o Sohn von Al-Khattab. Und das weist darauf hin, dass der Prophet mit einer Anweisung Allahs gehandelt hat, der er nicht zuwiderhandeln konnte. Aber Umar reichte das immer noch nicht aus. Er ging zu Abu Bakr, denjenigen, der am ehesten ein gutes Wort beim Propheten einlegen kann. Und er versuchte, ihn für sich zu gewinnen, aber die Antwort von Abu Bakr fiel genauso aus wie die von Propheten sallallahu alaihi wasallam. Warum? Weil derjenige, der das Herz des Propheten sallallahu alaihi wasallam geleitet hat, ist der gleiche, der auch das Herz von Abu Bakr radiallahu anhu geleitet hat. Daraufhin ging der Prophet a.s. hinaus zu den Muslimen. Und sie waren ja im Ihram, sie wollten eine Umrah machen. Wenn man im Ihram ist, dann muss man irgendwie aus dem Ihram rausgehen, indem man die Umrah entweder vollzieht oder indem man ein Opfertier schlachtet. Deswegen hat der Prophet s.a.w. den Muslimen angeordnet, ein Opfer zu bringen. Und die Sahaba, keiner von ihnen bewegte sich. Sie waren so betrübt und bedrückt, die wollten nicht, dass die Sache so beendet wird. Auf jeden Fall, der Prophet war dann auch betrübt. Er ging zu Salama und sie erkannte das und sie sagte zu ihm, ich habe eine Idee für dich. Mach du es ihnen einfach vor. Leg dein Ihram, opfer dein Tier, leg dein Ihram ab, rasier deine Haare und die Sache ist endet. Sie werden dir bestimmt nachmachen. Und genau so war es dann am Ende. Und daraufhin hat Allah also in Ayah im Koran abgesandt und gesagt, sinngemäß, wir haben dir Gesandte Allahs durch das Abkommen von Hudaybiyah einen offenkundigen Sieg beschert. Ein Sieg, das alles nennt man Sieg, weil man, liebe Geschwister, in Zeiten des Friedens viel mehr erreichen kann als in Zeiten des Krieges. Ein Vielfaches mehr an Muslimen, ein Vielfaches mehr an Menschen nahm den Islam an. Bei der Grabenschlacht im 5. Jahr nach der Hijra waren sie etwa 3000 Leute. Bei Hudaybiyah im 6. Jahr waren sie 1600 geschätzt. Dann bei der Eroberung Makkas im 8. Jahr waren sie schon, waren sie schon bei etwa 10.000 und bei der Abschiedspilgerfahrt waren sie ca. 124.000 Sahabi. Abu Jandal, der in Ketten war, ist irgendwann mal ein zweites Mal aus Mekka geflohen. Das alles wusste ja Allah, dass es so passieren wird. Und er bildete mit einem anderen Sahabi, der auch geflohen war, nämlich er hieß Abu Basir, eine militärische Basis auf dem Weg der Handelskarawanen der Quraysh, sodass jede Karawane, die von ihnen vorbeizog, beschlagnahmen konnten. Und ihr wisst, dass ihre Versorgung abhängig war von ihrem Handel. Und das brachte sie daher dazu, den Propheten sallallahu alaihi wasallam anzuflehen, einen jeden, der aus Mekka auswandert, abhaut nach Medina als Muslim, dass er ihn doch bitte in Medina lassen soll und aufnehmen soll. Allah kannte die Zukunft, die Sahaba hingegen kannten sie nicht. Und deswegen hatten sie, wie im Falle von Umar radiallahu anhu, Einwände. Auch Sahl ibn Hunayf radiallahu anhu war bei dieser Sache dabei damals. Und er erzählt Jahre später, in dem Konflikt mit den Khawarij, sagt er zu ihnen, und erinnerte sich an die Zeit damals. Er sagte, oh ihr Menschen, zweifelt an eurer eigenen Meinung. Zweifelt an eurer eigenen Meinung. Denn bei Allah, beinahe hätte ich mich am Tag von Hudaybiyah, dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, widersetzt. Imam Ibn Hajar, rahimahullah, sagte, gemeint ist hier mit der eigenen Meinung, die man anzweifeln soll, die Meinung, die im Widerspruch ist mit der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا وعليكم بالتسليم بالإسلام وبطاعة الله وطاعة نبي الله صلى الله عليه وسلم وأن نكل الأمور دائما إلى أهلها نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عنا في الدنيا والآخرة وأن يرفع قدرنا عنده سبحانه وتعالى نسأل الله عز وجل يغفر ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا وتوفنا أبرار اللهم ارض عنا في الدنيا والآخرة اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم ارض عنا في الدنيا والآخرة واجعلنا من أهل الفردوس الأعلى وارزقنا جوار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنك سبحانك جواد كريم إخوتي في الله أرجو منكم كالمرة الماضية أن تتقدموا جزاكم الله خيرا لإقامة الصلاة تزاحموا تراحموا بتدي بقشت ناس زمن بغدا دي إن دموشيز بتنا خوان ركن زوايت إكرد جزاكم الله خير Denn während dem Gebet dürfen wir diese 5 Minuten, inshallah, hier zusammen beten. Barakallahu fikum. Deswegen nehmen wir uns kurz die Zeit, bitte rückt zusammen. Barakallahu fikum. Auch die von draußen, die können bitte nach Anweisung der Richter reinkommen. Die Geschwister, die in der zweiten Etage sind, sollen bitte oben bleiben. Barakallahu fikum, damit nicht zu einem Durcheinander kommt. Und Allah weiß, wann wer in die Moschee als Erster gekommen ist, als Zweiter und so weiter. Barakallahu fikum. Jazakumullah.